Der Gärtner fällt also einige Kiefern, zersägt sie und stapelt das Holz im Schuppen auf. Er rodet die Wurzeln und schüttet eine reichliche Schicht Mutterboden auf den märkischen Sand. Der Gärtner legt den Weg an zwischen der kleinen und der großen Wiese und dann abwärts, 8x8 Stufen, gebrochener Sandstein, Natur. Er sät Gras, pflanzt die Rosen, pflanzt Sträucher als Umfassung der kleinen und der großen Wiese, pflanzt Büsche am Hang, setzt Rotdorn, Walnuss, japanische Kirsche und Blaufichte ein. Beim Graben stößt er nach einer dünnen Schicht aus Humus auf die Ortsteinschicht. Die muss mit dem Spaten durchschlagen werden, denn erst darunter verläuft die grundwasserführende Sandschicht und unter dieser Sandschicht schließlich liegt blauer Ton, wie er hier überall in der Gegend vorkommt. Früher einmal überspülte der See auch diese Anhöhe, die im Volksmund Schäferberg heißt. Nichts anderes war der Schäferberg vor Jahrtausenden als eine Untiefe, wie es heute noch unter der Wasseroberfläche der Gurkenberg ist oder der Schwarze Horn, der Keperling, der Hofte, der Bulzenberg, der Nacklige oder Mindachsberg. In der unter dem Ortstein noch immer wellenförmigen Sandschicht, auf die der Gärtner beim Ausheben der Löcher stößt, haben sich die Winde, die damals über das Wasser strichen, verewigt. Bis auf eine Tiefe von 80 cm hebt der Gärtner die Pflanzlöcher aus und füllt Komposterde hinein, damit Sträucher, Büsche, japanische Kirsche, Rotdorn, Blaufichte und Walnuss gut gedeihen. Der Gärtner fällt unten am Ufer 5 Erlen, rodet die Wurzeln, flicht Zöpfe aus grünem Fichtenreisig und setzt sie in die Bohrlöcher, um den schwarzen Grund trocken zu legen. Der Gärtner gießt Rosen, Sträucher und junge Bäume während des Sommers 2-mal am Tag, einmal in aller Frühe und einmal, wenn es dämmert. Er gießt die kahle Erde auf beiden Wiesen so lange, bis das Gras zu sprießen beginnt. Der Gärtner beschneidet alle Büsche auf der Feldsteinumfassung im Herbst, Forsythien und Flieder im darauffolgenden Frühjahr gleich nach der Blüte. Er jätet das Unkraut zwischen den Rosen, er beschneidet die Rosen, er lässt sich von den Bauern Rinderdung geben und düngt damit Rotdorn, Walnuss und japanische Kirsche, auch Forsythien, Flieder und Rhododendren. Er gießt die Rosen und Sträucher während des Sommers 2-mal am Tag, einmal in aller Frühe und einmal, wenn es dämmert. Er stellt auf jeder der Wiesen einen Rasensprenger auf, der sich 2-mal täglich eine halbe Stunde lang hin und her neigt, einmal in aller Frühe und einmal, wenn es schon dämmert. Der Gärtner schneidet alle 2 oder 3 Wochen das Gras. Im Herbst sägt er mit einer langen Säge die trockenen Äste von den großen Bäumen, räuchert die Maulwürfe aus. Im Herbst hakt er das Laub von der Wiese und verbrennt es. Am Ende des Herbstes entleert er alle Wasserrohre im Haus und dreht den Haupthahn ab. Im Winter heizt er das Haus vor, wenn der Architekt und seine Gattin kommen, und stellt das Wasser für die Zeit ihres Besuchs wieder an. Der Architekt. Es ist schon bitter, dass er jetzt alles eingraben muss. Das Meißner Porzellan, seine Zinnkrüge und das Silberbesteck, als sei Krieg. Er weiß selbst nicht, ob er etwas begräbt oder nur Vorräte anlegt für seine Wiederkehr. Auch, ob das beides im Grunde nicht vielleicht dasselbe ist. Überhaupt weiß er jetzt viel weniger, als er einmal wusste. Seine Frau hatte unmittelbar vor dem Einmarsch der Russen eben dieses Geschirr, diese Zinnkrüge und dasselbe Silberbesteck schon einmal in Kisten verpackt, war aber damals mit den Kisten auf den See hinausgerudert und hatte alles im Wasser versenkt, auf der Untiefe des Nackligen, die sie vom Schwimmen her kannte. Das war die Stelle mitten im See, die so flach war, dass sie sich im Sommer beim Schwimmen weit draußen immer plötzlich mit den Füßen in Algen verhedderte und dann lachend so tat, als ob sie ertrinke. Den Russen war auf der Suche nach dem, was versteckt sein könnte, nur eingefallen, mit langen Stangen im Rasen und in den Beeten zu stochern. Und während sie stocherten, wusch der See in aller Ruhe den Staub von den sicher vor ihnen bewahrten Schätzen. Die neuen Bewohner des Hauses werden mehr Zeit haben zum Schwimmen.